Der König der Erde kommt, das ist die Botschaft des Advents. Und das ist das Ereignis, worauf wir Christen warten. Und dieses Kommen ist schon ganz nah. Diesmal kommt er aber nicht als ein Kind in Windeln gewickelt in einen Stall. Nein, diesmal wird sein Erscheinen ganz anders sein. Wir lesen weiter in Psalm 24 die letzten Verse. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Erde einziehe. Wer ist der König der Erde? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Erde einziehe. Wer ist der König der Erde? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Erde. Ja, er kommt als König über alle Könige, als Herr über alle Herren, als Herrscher über alle Herrscher dieser Welt. Er kommt als Richter mit all seiner Macht und Herrlichkeit. Und dieser König, er ruft uns hier auf, machet eure Tore weit. Ja, lasst uns doch sonst die so engen Herzen für ihn weit auftun und ihm Platz machen. Gerade jetzt, in dieser Adventszeit, wo Gott selber uns entgegenkommt. Lasst uns für diesen König alles öffnen. Unser Ohr, unser Sinn, unser Herz, unser ganzes Leben.